1. Dies ist ein Gebet für eine Person in großer Not, die entkraftet ist und eine Klage vor dem Herrn ausschüttet. 2. Herr, erhör mein Gebet und lass mein Lot rufen zu dir gelangen, damit du mein not erkennst. 3. Verberg dein Angesicht nicht vor mir, wenn ich mich in Angst befind, sondern nage dein Ohr zu mir und antwort mir one verso Jirung. 4. Den mein Lebenstage sind wie Rauch verflogen und mein Nocken fühlen sichen, als wären sie von Gluhende Hitze Dirch drungen. 5. Mein Herz ist wie Verdortis Grave erwelkt, daich will lauter kummer sogar verges, mein taglich Narung zu mir zu nehmen. 6. Aufgrund meines unaufholichen Stonens bin ich so stark abgemaget, dass mein Nocken direkten meine Hort hafen. 7. Ich gleich einem Pelikan in der einsamen Wüste oder einer Jule, die inmitten von Verlassen in Ruinen horst. 8. Ich find keinen Schlaf und fühle mich so einsam wie ein einzelner Vogel, der Verlassen auf einem Hausdach sitzt. 9. Mein Feinde beleidigen mich den ganzen Tag über, und diegenigen, die gegen mich wüten, benutzen meinen Namen sogar für ihre Flüche. 10. ICHS Osher, als wäre sie brot und vermisch mein Getränk mit Tränen, weil mein Lied so überwältigend ist. 11. Dies geschieht aufgrund deines heftigen Zorns, denn du hast mich erst im Porchhoben mich anschließend wieder zu Boden zu werfen. 12. Mein Tag schwinden wie ein langer werdender Abendschatten dahin, und ich vertrockne wie gra, das kein Fugtigkeit mehr erholt. 13. Du aber, Herr, thronst für all Ewigkeit, und dein Name bleibt über all kommenden Generation in Hinweg in Erinnerung. 14. Du wirst dich erheben und dich über Zion erbarmen, denn die festgesetzte Zeit ist gekommen, der Stad dein Neid zu erweisen. 15. Sogar die Trummer und Stein der Stadt bedeuten deinen Dianen VL, und sie empfinden tiefs Mitglied Angesichts ihres Erstoring. 16. Dann werden die fremden Volker den Namen des Herrn fürchten und Elkoniger der oder werden den gottlich Herrlichkeit anerkennen. 17. Dies geschieht, weil der Herr sein wieder aufbaut und sich debi in seiner vollen Pracht und Herrlichkeit offenbart. 18. Er hat sich dem Gebet der Mittellosen zugewandt und ihren Standigen bitten nicht mit Verachtung zurückgewiesen. 19. Dies Taten Solen für die künftigen Generation in aufgeschrieben werden, damit ein noch angeborenes Volk den Herrn für sein Handeln preist. 20. Denn der Herr hat von seiner Heiligen hoch herabgeschaut und seinen Blick vom Himmel auf die Erde gerichtet. 21. Er tat dies, das Sufsen der Gefangenen zu horen und diegenigen zu befreien, die bereits dem Tod geweiht wären. 22. Auf dies weiße Solder named des Herrn in Zion bekundet und sein Ruhm in der Stadt Jerusalem verbreitet werden. 23. Dies Word geschehen, wenn sich die Volker und Konigreich gemeinsam versammeln, dem Herrn in Einigkeit zu dienen. 24. Er hat mein Kraft mitten auf meinem Lebensweg gebrochen und die Anzahl meiner Verbleibenden Tage drastisch verkehrt. 25. Die Schalb flehe ich, mein Gott, nimm mich nicht in der mit meins Lebens hinweg, da den Jar doch durch all Generation in Waren. 26. Du hast vor lange Zeit das Fundament der Oder gelegt, und auch die Himmel sind das Werk deiner Schöpferischen Hand. 27. Die Schöpfung wird verjähen, du aber bleibst bestehen, sie werden wie ein Alt gewohnt zerfallen und von dir wie Kleidung gewechselt werden. 28. Du jedoch bleibst immer derselbe, und dein Jahr werden niemals ein Ende finden, ungeachtet alle zeitlichen Veränderungen. 29. Die Kinder deiner Diener werden in Sicherheit leben können, und ihr Nachkommen werden dauerhaft unter deinem Schutz bestehen bleiben.